урок 9, упражнение 1, страница 163. Das Abitur. Der Beruf. Die Berufe. Die Berufsschule. Die Berufsschulen. Der Januar. Die Januare. Der Junge. Die Jungen. Die Lehrzeit. Die Lehrzeiten. Das Mädchen. Die Mädchen. Die Note. Die Noten. Die Ökonomie. Die Prüfung. Die Prüfungen. Der Schulabschluss. Der Schüler. Die Schüler. Der Schlosser. Die Schlosser. Das Ziel. Die Ziele. Beenden. Grüßen. Wählen. Warten. Bald. Gleich. Ja. Später. Zuerst. Zweieinhalb. Dreieinhalb. Liebe Tanja, wie geht es dir? Vielen Dank für deinen Brief. In der Praxis arbeiten. Nach dem Schulabschluss. Den Beruf Physiklaborantin, Verkäuferin, Schlosser erlernen. Die Fachschule mit Abitur. Auf eine Fachschule, auf die Universität gehen. An einer Fachschule studieren. In der 10. Klasse. Ich möchte. Es grüßt dich und deine Eltern.